Turn with me to Matthew chapter 22. Schlag bitte Matthäus 22 auf. And Matthew chapter 1. Und auch Matthäus 1. And then we'll pray. Und dann beten wir. I'm going to turn to Isaiah chapter 61. You don't have to turn there. Ich werde jetzt auch Isaiah 61 aufschlagen, da müsst ihr jetzt nicht hinblättern. And I'm going to read a verse. Und da werde ich einen Vers vorlesen. Isaiah 61:10 says, I will greatly rejoice in the Lord. My soul will exalt in my God. Isaiah 61:10 sagt, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Why? Warum? I will greatly rejoice in the Lord. Ich werde mich freuen in dem Herrn. My soul will exult in my God. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. For he has clothed me with garments of salvation. Denn hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. He has wrapped me with a robe of righteousness. Hat mich den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. As a bridegroom decks himself with a garland. Wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck. And as a bride adorns herself with her jewels. Und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Father, we thank you for this evening. Vater, wir danken dir für diesen Abend. We ask you to bless these words. Wir bitten dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Turn with me to the book of Matthew. Geht mit mir zum Evangelium des Matthäus. Chapter 22. In Kapitel 22. And we'll continue from last week. Wir werden weitergehen mit der Botschaft von letzter Woche. And I would also like you to turn to Matthew 1. Und ich möchte auch, dass ihr zu Matthäus 1 geht. We've been talking about the five purposes of God. Wir haben von den fünf Absichten Gottes gesprochen. Worship, Anbetung, Fellowship, Gemeinschaft, Discipleship, Jüngerschaft, Ministry, Dienst, and our mission. Und unsere Mission. And we began with the first part of our mission. Wir haben mit dem ersten Teil unserer Mission begonnen. Which is to invite people, nämlich Leute einzuladen, to worship God, Gott anzubeten. Invite people, Leute einzuladen, to experience the highest purpose of God for their life. Diese höchste Bestimmung Gottes für unser Leben kennenzulernen. We will be worshiping forever and ever. Wir werden in alle Ewigkeit hinein anbeten. I want you to look at Matthew chapter 1 for a moment. Ich möchte, dass ihr kurz ins erste Kapitel vom Matthäus-Evangelium schaut. I read this in my devotional, believe it or not. Und ich habe das in meiner Anbetungszeit gelesen, bei meinem täglichen Andachten. Starting with Matthew 1:1. Und beginnend bei Matthäus 1:1. And God really spoke to me. Aber Gott hat wirklich zu mir gesprochen. Because I really believe God speaks through every word from this Bible. Weil ich wirklich glaube, dass Gott durch jedes Wort in der Bibel spricht. And follow me, verse 1. Lest einmal mit mir. The book of the genealogy of Jesus Christ. Buch des Ursprungs Jesu Christi. The son of David. Des Sohnes Davids. The son of Abraham. Des Sohnes Abrahams. To Abraham was born Isaac, and to Isaac Jacob. Abraham zeugte Isaac, Isaac aber zeugte Jakob. And to Jacob, Judah and his brothers. Jakob aber zeugte Judah und seine Brüder. And to Judah were born Perez and Zerah by Tamar. Judah aber zeugte Perez und Serach von der Tamar. And to Perez was born Hezron, and to Hezron Ram. Perez aber zeugte Hezron, Hezron aber zeugte Ram. Let's just pray right here for a moment. Bitten wir hier kurz mal. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for your word this morning. Danke für dein Wort heute Morgen. Your word is a lamp unto our feet. Dein Wort ist ein Licht für unseren Weg. And a light unto our path. Eine Leuchte für unseren Pfad. Thank you for it. Bless it to our hearts. Danke dafür, Herr. Segne es in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. As we read these, wenn wir das lesen, we don't hear about really any of these men in the Bible. Von diesen Männern lesen wir nicht wirklich in der Bibel. And they're only in this Bible. Und die sind nur in dieser Bibel, because of somebody we're about to come to. weil es um jemand gegangen ist, der dann danach kommen sollte. And as maybe they will read in the words someday in the archives of heaven. Und wenn die mal dann in den Archiven, in den himmlischen nachlesen werden, they will turn here. Dann werden sie dahin kommen. And they say, I'm right there. Und werden sagen, da stehe ich. Verse 4. Da in Vers 4. And to Ram was born Aminadab. Ram aber zeugte Aminadab. And to Aminadab, Nachshon. Aminadab aber zeugte Nachshon. Hi, what's your name? Hallo, wie heißt denn du? Well, I was Nachshon on the earth. Nun, ich war der Nachshon auf der Erde. Really? Wirklich? Oh, I'm in the Bible. Ja, ich stehe sogar in der Bibel. Really? Where? Wirklich, wo denn? Oh, in Matthew chapter 1. In Matthäus 1. And to Nachshon, Salmon. Und Nachshon aber zeugte Salmon. And to Salmon was born Boaz. Salmon aber zeugte Boaz. By Rahab. Von Rahab. And to Boaz was born Obed by Ruth. Boaz aber zeugte Obed von der Ruth. And to Obed, Jesse. Obed aber zeugte Isai. And to Jesse was born David the king. Isai aber zeugte David den König. I believe that one day, ich glaube, when we get to heaven, dass wenn wir eines Tages in den Himmel gelangen werden, we'll be able to look at our spiritual genealogy. Dass wir auf unsere auf unser geistliches Geschlechtsregister zurückblicken werden können. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. 1. Korinther 4, 15. Paul says, I am your father in the faith. Da sagt der Paulus, ich bin euer Vater im Glauben. Through the gospel. Durch das Evangelium. And through the gospel we beget children. Und durch das Evangelium zeugen wir Kinder. The person who leads me to the Lord. Dieser Mensch, der mich zum Herrn führt, becomes my father. Wird mein Vater. In the sense that he gave me the gospel. In dem Sinne, dass mir das Evangelium gegeben hat. Not in the sense of a spiritual father or like a heavenly father. Nicht im Sinne eines geistlichen Vaters oder eines himmlischen Vaters. But in the sense that he was used as the instrument. Aber im Sinne eines Instrumentes, wofür verwendet wurde. By my heavenly father to bring me to Christ. Durch meinen himmlischen Vater, mir Jesus Christus zu bringen. So Paul would say, you have not many fathers in the faith. Und so sagte ihm Paulus, ihr habt nicht viele Väter im Glauben. But I begot you through the gospel. Aber ich habe euch durch das Evangelium gezeugt. I would like to dedicate this message. Ich möchte diese Botschaft to a man named Bill Cotty. Einem Mann widmen, der den Namen Bill Cotty trägt. Bill Cotty. Bill Cotty. You've never met him. Ich habe ihn niemals kennengelernt. I think I saw him faintly twice. Ich glaube, ich habe ihn kaum zweimal getroffen. I probably could not pick him out of a crowd of people. Und ich glaube, ich könnte ihn gar nicht heraus erkennen aus einer Menge von Leuten. And if he was walking down the street, I probably would not say, "Hey, Bill." Und wenn auf der Straße mir entgegenkäme, würde ich nicht sagen, "Hallo, Bill." But who's Bill Cotty? Aber wer ist dieser Bill Cotty? Bill Cotty was the man who led Bill Hetrick to the Lord. Der Bill Cotty war derjenige, der den Bill Hetrick zum Glauben geführt Bill hat. Bill Hetrick was the one who led me to the Lord. Und Bill Hetrick war derjenige, der mich zum Herrn geführt hat. And who led Bill Cotty to the Lord? I don't know. Und wer hat diesen Bill Cotty zum Herrn geführt? One day I'll find out. Ich weiß es nicht, aber eines Tages werde ich es wissen. Because God uses us. Weil Gott uns verwendet. To bring children to himself. Sich selbst Kinder zu bringen. Someone will say, "Well, I was in a hotel and I picked up a Gideon's Bible and I got saved." Nun, jemand wird vielleicht sagen, ich war da mal in einem Hotel, habe dort eine Gideon-Bibel in der Hand gehabt und wurde dadurch errettet. Well, who put the Bible there? Aber wer hat diese Bibel dort hingelegt? You may want to find out one day. Eines Tages werdet ihr vielleicht das herausfinden. Who gave the tract? Wer hat dieses Traktat ausgeteilt? Who was the last one who touched that tract? Wer war der Letzte, der dieses Traktat in den Händen hielt? Who was the most instrumental person? Wer wurde da am meisten verwendet? To bring that booklet into your hand. Dieses Büchlein dir in die Hand zu geben. Matthew chapter 22. Matthäus 22. It's such a privilege. I think there's no higher privilege on earth. Es ist solch ein Vorrecht. Ich glaube, es gibt kein größeres Vorrecht. Than to be used by God. Als von Gott verwendet zu werden. To bring someone to the Lord. Jemanden zum Herrn zu führen. Doesn't happen every day. Das geschieht nicht jeden Tag. It is a privilege. Das ist ein Vorrecht. There are many seeds that are sown along the way. Viele Samen werden ausgesät. Someone, some, some, mission group estimated that it's somewhere over 20 times that someone comes in contact somehow with the gospel before they receive Christ. Manche Missionsgruppierungen glauben, dass es bis zu 20 Kontakte sind, die jemand erfährt, bevor er Christus kennenlernt. That means they hear the word. Das bedeutet, sie hören das Wort. Somebody waters it. Dann jemand gibt das Wasser dazu. Somebody waters it again. Dann nochmals dasselbe. An act of kindness. Dann da eine Handlung der Freundlichkeit oder der Güte. A little here, a little there. Da ein wenig, dort ein wenig. And suddenly the moment. Und plötzlich ist der Moment da, where you're the one that God is now going to use to bring this person into the kingdom. Wo du nun derjenige bist, den Gott verwenden wird, um diesen Menschen ins Königreich zu führen. This is not about getting someone to profess Christ. Da geht es nicht darum, jemanden dazu zu bringen, dass er Christus bekennt. It's not about, hey, if you just say these words. Da geht es nicht darum, dass man sagt, du, wenn du diese Worte aussprichst, you're saved. Dann bist du errettet. It could be. Es könnte so sein. But it's something that happens in the heart between them and God. Sondern es ist etwas, was im Herzen dieser Person geschieht, zwischen ihm und Gott. And not necessarily because I profess Christ. Und es ist nicht so, dass notwendigerweise, wenn ich Christus bekenne, was that the moment of my salvation? Dass das der Moment meiner Errettung war. Many people profess Christ. Viele Leute bekennen Christus. But the heart is not right. The heart is not prepared. Aber das Herz ist noch nicht vorbereitet. It's something in the mind. It's far from the heart. Oder es gibt da etwas in den Gedanken, in der Gesinnung, und das ist weit weg vom Herzen. But when this moment comes, aber wenn dieser Moment kommt, and you're looking at an unsaved person, und du blickst auf einen unerretteten Menschen, and you have an exchange with them, und du hast einen Austausch mit diesem Menschen, maybe it's in a restaurant, vielleicht irgendwo in einem Restaurant, or at their home, oder bei ihnen zu Hause, or after service, oder nach dem Gottesdienst, and you pray with them and they get brought into the kingdom, und du betest mit diesem Menschen und er wird ins Königreich geführt, and suddenly you see the peace of God. Und plötzlich siehst du den Frieden Gottes. This was the real thing. Das war es wirklich. I mean, it happened before your eyes. Ich meine, es ist vor deinen Augen ist das geschehen. And the person continues. Und dann geht dieser Mensch weiter. That moment is so historical. Und dieser Augenblick ist solch ein historischer Augenblick. For this person. Für diesen Menschen. This will be referred to through all of eternity for that person. Für diesen Menschen wird sich die ganze Ewigkeit um diesen Augenblick drehen. You are now, so to say, in their genealogy. Du stehst nun sozusagen in deren Geschlechtsregister. Whenever they share the story. Wann immer sie ihre Geschichte erzählen. With Abraham. Mit dem Abraham. And young man, how did you get saved? Der Abraham fragt nun, junger Mann, wie wurdest du errettet? Well, Father Abraham. Nun, Vater Abraham. There was this guy named Bill. Da gab's diesen Mann namens Bill. I know Bill. Ah, ich kenne den Bill. And I know the Bill that led Bill to the Lord too. Und ich kenne auch den Bill, der den Bill zum Herrn geführt hat. And you want to know who led Bill to the Lord? Möchtest du wissen, wer davor kam? This is our heritage. Das ist unser Erbe. So, turn with me to Matthew chapter 22. Also blättert mit mir zu Matthäus 22. And let's finish the parable from last week. Und lasst uns dieses Gleichnis von letzter Woche abschließen. It was a parable about a king who was giving a wedding feast for his son. Es geht hier um das Gleichnis von einem Hochzeitsmahl, das ein König für seinen Sohn ausrichtete. He sent out slaves or servants to call the people that were invited. Er schickte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. The people who were invited did not want to come. Aber die Eingeladenen wollten nicht kommen. Everything had been prepared. Alles war ja vorbereitet. The fest was ready. Und dieses Fest war bereit. Everything was prepared. Alles war vorbereitet. This speaks of salvation. Everything is prepared. Das ist ein Bild für die Errettung. Alles ist vorbereitet. The fatted livestock had been slaughtered. Das Mastvieh wurde geschlachtet. Jesus Christ died on the cross. Jesus Christus starb am Kreuz. Everything is finished. Alles ist vollbracht. He died once and for all. Er starb für ein für alle Mal. For sins past, present, future. Für die vergangenen Sünden, für die gegenwärtigen und zukünftigen. But they paid no attention. Aber sie achteten es nicht. And they took his servants, they beat them. Und sie ergriffen seine Knechte, sie schlugen sie. And they killed some. Und töteten einige. And this historically was speaking of the nation of Israel. Und das spricht in historischer Weise auch von der Nation Israel. Those who were invited. Diejenigen, die eingeladen first, wurden, die als erste eingeladen wurden, das Volk Israel, rejected the Messiah. Sie haben den Messias abgelehnt. And then it says that he sent his armies to destroy the city. Und dann heißt es, er sandte seine Truppen, um diese Stadt zu zerstören. 70 AD, the Romans came and destroyed the city. 70 nach Christus kamen die Römer und sie zerstörten die Stadt. And destroyed the temple. Und sie zerstörten den Tempel. So that Jesus Christ could no longer be blasphemed. So dass Jesus Christus nicht länger blasphemisch hier angebetet werden konnte. Because his sacrifice was once and for all. Weil sein Opfer war für ein für alle Mal geschehen. And the sacrifice of animals should stop. Und diese Opfer mit den Tieren sollten eben aufhören. But it didn't stop. Aber das hörte nicht auf. So God stopped it. Also musste Gott es stoppen. And now in verse 8. Und nun der Vers 8. Then he said to his slaves, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. Go therefore. So geht nun hin. To the highways. Auf die Kreuzwege der Landstraßen. And as many as you find there, invite to the wedding feast. Und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Now in Matthew chapter 28 we have the great commission starting with verse 19. Im Kapitel 28 vom Matthäus Evangelium finden wir im Vers 19 diese große Aussendung. And it says, go ye therefore, und go therefore and make disciples of all nations. Und da heißt es eben, geht hin und macht Jünger aus allen Nationen. The commandment is not on the word go. Aber dieses Gebot liegt jetzt nicht auf dem Wort gehen. The word it means as you are going. Sondern das Wort bedeutet im Gehen. As we are going all over the place. Also wenn wir uns überall hin bewegen. Make disciples. Dann macht eben Jünger. Well, the first step in making a disciple is inviting them into the kingdom. Nun, der erste Schritt, einen Jünger zu machen, ist es, ihn in das Königreich einzuladen. Inviting them to worship. Ihn einzuladen zur Anbetung. And then to fellowship. Und dann zur Gemeinschaft. And then we can make them a disciple. Und dann kann dieser Mensch ein Jünger werden. And that means if you work in an airlines and you fly over to Tokio. Und das bedeutet, wenn du jetzt bei einer Fluglinie arbeitest und du fliegst da hinüber nach Tokio. Tokio. Dorthin. Right? And there you are in Tokio. Und da bist du nun in Tokio. As you are going into all the world. Wenn ihr hinausgeht in alle Welt. Not necessarily as a missionary, but as a person. Nicht unbedingt notwendigerweise als Missionar, sondern als Mensch. As a business person. Als Geschäftsmann. As a tourist. Oder als Tourist. Wherever you find yourself in the world. Wo immer du dich gerade befindest in der Welt. I remember I was doing sketchboard on the street. Ich erinnere mich daran, ich habe mal Sketchboard auf der Straße gemacht. That night nobody came. There was no translator, nothing. Und an dem Abend kam niemand. Es gab keinen Übersetzer, niemand. Just by myself, I was just standing there looking at my board, you know. Ich stand da einfach da und blickte meine Zeichentafel just an. Just kind of like playing around with it, like. Das sozusagen ein wenig herumgespielt damit. Just standing there and thinking, okay, in about 5 minutes I'm going to pack it up and go home. Habe mir gedacht, nun in 5 Minuten werde ich wieder gehen, ich werde alles zusammenpacken und nach Hause fahren. And I'm standing there and suddenly this girl standing next to me. Und ich stehe so da und plötzlich steht ein Mädchen neben says, mir. What are you painting? Und sie fragt, was zeichnest du? I said, well, I'm painting a story. Und ich habe gesagt, nun, ich male eine Geschichte. I said, where are you from? Ich habe sie gefragt, woher kommst she du? She says, I'm from Lebanon. Sie hat gesagt, ich komme aus dem Libanon. I'm just a tourist here for a couple days. Ich bin hier als Touristin für einige Tage. I said, you want to hear a story? Und ich habe sie gefragt, möchtest du eine Geschichte she hören? Said, sure. Sie hat gesagt, ja, so sicher. I told her the story. It was just me and her. Also habe ich ihr diese Geschichte gezeigt. Und es waren nur ich und sie. And about 12 minutes later, und 12 Minuten danach she received Christ right there. Hat sie Christus dort angenommen. And she went back to Lebanon, und sie ist zurück in den Libanon a believer. Als gläubiger Mensch. It was so, such an incredible thing. Es war so etwas Unglaubliches. It was something that only God can do. Es war etwas, was nur Gott tun konnte. God gives us these opportunities. Gott gibt uns diese Gelegenheiten. There's not many of them. Aber es gibt nicht viele davon. But there's many of us. Aber vielen von uns. And if each of us have a few of these opportunities. Und wenn jeder von uns nur einige solche Gelegenheiten if hat. If we pray for them. Und wenn wir dafür beten. And say, God, wenn wir sagen, I know it's a privilege. Gott, ich weiß, das ist ein Privileg. But I would love to be used. Aber ich würde so gerne verwendet werden. To bring someone into your kingdom. um jemanden in dein Königreich zu bringen. There's no striving. Da gibt's kein Abmühen. Availability is better. Verfügbarkeit ist besser. Look at verse 10. Schaut euch den Vers 10 an. Those slaves went out into the streets. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraße. And gathered all. Und brachten alle zusammen. I love that word all. Ich mag dieses Wort alle. They found both evil and good. So viele sie fanden, böse wie gute. And the wedding hall was filled with dinner guests. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. You meet a prostitute on the street. Du triffst eine Prostituierte auf der Straße. Invite her. Lade sie ein. You meet someone from the mafia on the street. Wenn du jemanden von der Mafia kennenlernst auf der Straße. Invite them. Lade diesen Menschen ein. Meet a businessman. Einen Geschäftsmann. Politician. Einen Politiker. Whoever you might consider evil or good or whatever. Ganz gleich, ob du das gut oder böse nennst, ganz gleich. Invite them. Lade diesen Menschen we ein. We have pastors in the Ukraine. Wir haben Pastoren in der Ukraine. Who used to work in the mafia. Das waren Leute, die vorher mit der Mafia zusammenarbeiteten. They are young pastors leading churches. Jetzt sind sie junge Pastoren, die Gemeinden leiten. Bring them all. Bring sie alle. Bring them all. Bringt sie alle. Because of the principle I want to teach today. Wegen des Prinzips, das ich heute lernen möchte. And it's here in verse 11. Und das findet sich hier im Vers 11. But when the king came in to look over the dinner guests, als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, he saw there a man not dressed in wedding clothes. Sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. When you come to one of these feasts, wenn ihr zu solch einem Fest kommt, and everyone is invited from the street, und jeder ist eingeladen von der Straße, then the king provides a wedding garment. Dann sorgt der König vor für solch ein Hochzeitskleid. At the door, when you come in, you take off yours and you put on this nice, beautiful garment. So, da legst du an der Tür deine Garderobe ab und bekommst dann ein neues, schönes Kleid. And I'm sure they were all like a little different styles and stuff, you know. I'm sure the king was creative. Und ich bin mir sicher, der König war kreativ, hat die schöne Kleidung vorbereitet. Yeah. Didn't look like a choir, you know. Hat nicht wie ein Chor ausgesehen dort. Like, wow, I like yours. What size is yours? Ich mag das, was du anhast. Welche Größe hast du? I got 14. What do you got? Ich habe 14. Was hast du? I got 12. Hey, what do you got? I got 11. Ah, was hast denn du an 11? I'm sure there was some creativity. Ich bin mir sicher, dass da Kreativität herrschte. And in the mind of the person who wrote this parable. Im Sinne dessen, der diese Parabel geschrieben hat, diese. And they would come in. Und diese Leute traten dann ein. He noticed a man or a person who didn't have a garment. Aber er sah dort einen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. And he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? And he was speechless. Er aber verstummte. That means he knew something was wrong. Das heißt, er wusste, dass etwas falsch war. Means he was arrogant. Das heißt, er war arrogant. He was puffed up. Er war aufgebläht. He knew the rule and he broke it. Er kannte die Regel, aber er brach sie. Then the king said to the servants, da sprach der König zu den Dienern, bind him hand and foot. Bindet ihm Füße und Hände and cast him into outer darkness. Und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. In that place there shall be weeping and gnashing of teeth. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. For many are called, denn viele sind Berufene, but few are chosen. Wenige aber Auserwählte. And this word many doesn't mean most, und viele bedeutet nicht die meisten, as though some were not. So als ob einige nicht wären. It means many as in all were called, and that all is many. Viele bedeutet, dass wir in allem berufen sind und ja, so viele wie nur right. Möglich. Everyone is called. Also jeder ist berufen. Whosoever believes. Wer auch immer glaubt. Jesus died for the sins of the whole world. Jesus starb für die Sünden der gesamten Welt. In 1 John chapter 2 and verse 2. 1. Johannes 2:2. Everyone. Jeder. He wants everyone to come. Er möchte, dass jeder kommt. But people don't want to come. Aber die Leute wollen nicht John kommen. Chapter 3. Johannes 3. The light came into the world. Das Licht kam in die Welt. But men chose darkness. Aber die Menschen haben die Finsternis gewählt. Rather than the light. Mehr als das Licht. For their deeds were evil. Weil ihre Taten böse waren. Now, if we look at this, Nun, wenn wir uns das ansehen, we can ask ourselves, is this a future reality? Dann können wir uns die Frage stellen, ist das eine zukünftige Realität? What is he, is someone actually going to try to sneak into heaven? Wird da wirklich jemand versuchen, sich da in den Himmel hineinzuschleichen? Do you really think that someone, that when we get there, also glaubt ihr wirklich, dass wenn wir dorthin kommen, and there we are at the wedding feast, und da sind wir nun bei der Hochzeit, we say, I know the story. Und wir sagen, ich kenne die Geschichte. Somebody's gonna try to sneak in. Jemand wird sich da reinschleichen wollen. There he is. Da ist er. There is the, he doesn't have the wedding garment. Da ist er. Schau, der hat keine Hochzeitsgewand an. That's the one you wrote about. Da schaut er mal, da ist derjenige, von dem die Rede ist. Und der Herr geht dorthin. How did you get in here? Und fragt, wie bist du da reingekommen? It's not possible. Das ist nicht möglich. You can't sneak out of dark. You can't sneak out of hell into heaven. Du kannst dich da nicht draufschleichen von der Hölle in den Himmel. Where are you going? Wo gehst du hin? I'm getting out of here. Ich schaue, dass ich da rauskomme. I found a way. Ich habe einen Weg gefunden. Follow me. Komm, geh mir nach. Hey, we're on the surface of the earth. Look. Hey, jetzt sind wir da auf der Erdoberfläche. Now we just gotta figure out how to get into heaven. Und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir in den Himmel gelangen. You got any ideas? Hast du irgendwelche Vorstellungen? Well, maybe we could pay an angel. Nun, vielleicht können wir einen Engel bezahlen. Angels, Engel. Angels for hire. Engel werden gesucht. Here I am. What do you want? Da bin ich. Was wollt ihr? How much would we have to pay you to sneak us into heaven? Wie viel müssen wir dir denn bezahlen, dass wir uns in den Himmel hineinschleichen können? Wow, it's going to be expensive. Das ist sehr teuer. But I think I can get you in. Ich glaube, ich schaffe das. Okay. It's not going to happen. Und dann, nein, das geschieht so nicht. What is this talking about here? Also, wovon ist hier die Rede? It's not a future reality. Das ist keine zukünftige Realität. But it's a present mindset. Sondern es geht um eine gegenwärtige Gesinnungshaltung. That he is preaching against. Gegen die hier predigt. It's a mindset on earth. Es geht um eine Gesinnungshaltung hier auf Erden. Among people who don't take the gospel seriously. Unter Menschen, die das Evangelium nicht ernst nehmen. We always hear this expression. Well, we did in, I did in America. Also wir hören immer wieder diese Ausdrücke. Ich habe das in Amerika gehört. Hey, I got a cousin who's a priest. Du, ich habe einen Cousin, der ist Priester. I'm golden. Also ich bin quasi vergoldet. I'm in. Ich bin dabei. I mean, when you got a cousin who's a priest. Also wenn du einen Cousin hast, der Priester ist. Your whole family's, you know, guaranteed. Also dann ist das für deine ganze Familie so. Also I got garantiere a brother ich. Who's a pastor. Ich habe einen Bruder, der ist Pastor. That should get me in somehow. Also der wird mich schon irgendwie da reinbringen. And somehow the natural mind has this false hope. Und in unserer natürlichen Gesinnung haben wir so diese falsche Hoffnung. That they're gonna sneak in somehow. Dass wir da irgendwie hineinkommen werden. I'll get in. Someone, there's gonna be a back door. There's always a back door. Ich werde schon irgendwie reinkommen. Und da gibt's ja eine Hintertür. Es gibt immer eine Hintertür. Listen to me. I've been a businessman. Also hör mir zu. Du, ich bin Geschäftsmann. There's always a way. Es gibt immer einen Weg. We'll get in. I got friends. Wir werden da reinkommen. Don't ich habe worry Freunde. About me. Sorg dich nicht um mich. But you know what? This parable right here. Aber wisst ihr was? Dieses Gleichnis hier. Is preaching against that mindset. Das richtet sich gegen diese Gesinnungshaltung. If you think you're going to sneak in. Wenn du glaubst, dass du dich da reinschleichen kannst. Or if you think someone else is going to sneak in. Oder dass da jemand anderes sich hineinschleichen kann. Or you're going to sneak someone in. Oder dass du jemand da hineinführen kannst, so auf geheime Weise. Come on in. It's not going to happen. Das wird nicht geschehen. He provided everyone. With the robe. Er hat für alle diese Hochzeitskleidung vorbereitet. And this is the robe of righteousness. Und das ist das Hochzeitskleid der Gerechtigkeit. That the prophet Isaiah speaks of. Von dem der Prophet Jesaja spricht. It is a robe that God clothes us with. Das ist Bekleidung, die uns Gott gibt. If we flip over to 2 Corinthians chapter 5. Wenn wir zum 2. Korinther 5 gehen, you will see it in the chapter that we're speaking from last week. Dann werdet ihr das sehen in dem Kapitel, von dem wir auch letzte Woche gesprochen haben. Last week we talked a little about verse 18. Letzte Woche haben wir ein wenig vom Vers 18 an begonnen. Verse 20. Vers 20. Therefore we are ambassadors for Christ. So sind wir nun Gesandte an Christi statt. Isn't that amazing? Ambassadors. Wir sind Botschafter. We are ambassadors for Christ. Wir sind Gesandte für Christus. as though Christ were entreating through us. Indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Go into the highways, the byways. Geht hinaus an die Kreuzungen. As you're going into all the world. Und wenn ihr hinausgeht in die gesamte Welt. In the Billa. Wenn ihr zum Billa geht. You pray, God, I'm available. Du betest einfach, du sagst, Gott, ich bin verfügbar. Here I am. I'm not going to strive. Da bin ich. Ich werde mich da jetzt nicht abmühen. I'm not going to be some fanatic. Ich werde nicht fanatisch sein. But I'm available. Aber ich bin verfügbar. I'm here. Ich bin da. I'm going into the world. Und ich gehe in die Welt hinaus. I'm driving a truck to Switzerland. Ich fahre mit einem Lastwagen in die Schweiz. I'm going to stop off at a truck stop. Ich werde dann da bei einer Raststation innehalten. As I'm going into all the world. Wenn ich hinausgehe in die ganze Welt. We are ambassadors. Wenn wir das tun, sind wir Botschafter für Christus. Verse 21. Der Vers 21. He made him who knew no sin. Den, der Sünde nicht kannte, to be sin on our behalf, hat er für uns zur Sünde gemacht, that we might become the righteousness of God in him, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Now turn with me to the book of Zechariah if you can find it. Blättert mit mir zum Buch Zacharia. It's just before Malachi somewhere. Ist ein Stück, also gleich vor dem Malachi. Somewhere. Malachi, Zechariah, right before it. Die letzten Bücher im Alten Testament. And Malachi is just before Matthew. Und Malachi eben kurz vor Matthäus. If you have a Bible like mine. Wenn ihr solche Bibel okay. habt wie ich. Now, we have been made the righteousness of God in Christ. Wir wurden zur Gerechtigkeit Gottes gemacht in Christus. Do we realize what this means? Ist uns klar, was das bedeutet? That there has been an imputation. Dass da eine Zurechnung stattgefunden hat. That when we stand before the Father, dass wenn wir dann vor dem Vater stehen werden, we are given a robe. Dass uns eine Bekleidung gegeben wird. We are given a robe of righteousness. Dass uns ein Kleid der Gerechtigkeit gegeben wird. Another way to look at it is that we come before the Father with a history, our history. Eine andere Möglichkeit, um das zu betrachten, ist, dass man sich vorstellt, wir kommen vor den Vater mit unserer Geschichte. And we cannot enter into heaven unless we are absolutely perfect. Und wir können in den Himmel nicht eintreten, außer wir sind vollkommen. The righteousness of God is going to look at our account. Und die Gerechtigkeit Gottes, sie blickt da auf unsere Konto. Auf unser Konto. The holiness of God. Die Heiligkeit Gottes. With all of his perfection. Mit all seiner Wahrnehmung. Is going to focus on every second of my life. Wird sich auf jede Sekunde meines Lebens da konzentrieren. The justice, the righteousness of God. Die Gerechtigkeit Gottes. Psalm 97:2. Psalm 19 1972. His throne. Sein Thron. Is established. Also 1972. Sein Thron ist etabliert. In righteousness and justice. In Gerechtigkeit und Recht. And he's going to review my life. Und er wird einen Überblick über mein Leben da nehmen. With all perfection. Mit ganz genauem Blick. Like a computer scanner. So wie ein Scanner beim, looking for a virus. Wo man einfach den Virus sucht. You know how it is. Oder ein Computerprogramm, das den Virus sucht. But those virus scanners are nothing compared to this. Aber diese Suchmaschinen sind dann nichts im Vergleich zu dem. Because the word of God searches deep. Weil das Wort Gottes ganz tief eindringt. Even the motives are going to be scanned. Sogar die Motive werden da herausgefiltert. Every word in Matthew 12 will be scanned. In Matthäus 12 heißt es, jedes einzelne Wort wird Every überprüft. Every single word that was spoken will be scanned. Jedes einzelne Wort, das gesprochen wurde, wird da überprüft. Every attitude. Jede Einstellung. Every single kind of imperfection will be searched for. Und jede einzelne Einstellung, die nicht vollkommen war, wird durchleuchtet. If one slightest thing is out of place, und wenn es da auch nur die kleinste Kleinigkeit gibt, die nicht stimmt, I am eternally separated from God. Bin ich auf alle Ewigkeit von Gott getrennt. Eternally. One slight thing out of place. Also nur etwas ganz Kleines, was nicht richtig ist. This is the test we have to pass through. Und da müssen wir durch. Das ist die Prüfung. Wow. Next. Der nächste. Okay, Lord. Okay. Here's my life. Okay, Herr, da ist mein Leben. Shall I jump or do you want to throw me? Soll ich springen oder möchtest du mich da hineinstoßen? And here's the Lord Jesus Christ to the right hand of the Father. Und da ist der Herr Jesus Christus, er sitzt zur Rechten des Vaters. And he takes my life. Und er nimmt mein Leben. And he puts the record of his life before the Father. Und er gibt Rechenschaft über sein Leben und legt das vor Vater, vor seinem Vater ab. It's got my name on it. Da steht mein Name drauf. And I look and I think, und ich schaue mir das an. What's this, Lord? Was ist das, Herr? That's your life in das, me. Das ist dein Leben in mir. Is it good? Ist das gut? It's real good. Es ist ganz gut, ja. How did my name get here? Wie ist denn da mein Name drauf gekommen? You remember Luke chapter 10 and verse 20? Erinnerst du dich, Lukas 10, 20? When I said, rejoice that your names are written in heaven. Wie ich gesagt habe, erfreut euch daran, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Is this mine? Das gehört mir. It's yours. Das gehört dir. It's my life. Das ist mein Leben. Given to you. Das ich dir gebe. And as the Father hones in the justice of God. Wie da die Gerechtigkeit des Vaters. And I'm sitting there like, kommt. Whoa, whoa. Und ich sitze da und denke mir. With all of his holiness, mit looking at my life, blickt er auf mein Leben. I'm just making a parable now. Ich stelle das Gleichnis nur da jetzt. And I'm just looking like one perfection and I'm one imperfection and I'm gone. Und ich denke mir nur eine Sache, die nicht stimmt, und ich bin weg. And all the holiness of God. Und da ist die ganze Heiligkeit Gottes. I'm thinking, oh, and he's like. And I'm thinking, und ich denke mir, what? Was? And he says, und er sagt, perfect, vollkommen, not one spot, nichts, kein Makel, nothing, nichts, not one sin, keine Sünde, perfection, Vollkommenheit, absolute perfection, absolute Vollkommenheit. Wow. So that's what this was all about. Also darum ist es gegangen. It was my life in Christ. Das war mein Leben in Christus. It was the robe. Das war diese Bekleidung. It was the garment that was given to him. Das war dieses Gewand, das mir gegeben wurde. He's going to check that garment. Er wird dieses Gewand überprüfen. He gives me the garment at the door. Er gibt mir dieses Gewand bei der Tür. And we could say that there are guardians at the next door. Und man könnte sagen, es gibt dann auch Wächter bei der nächsten Tür. Say, gotta check your garment. Die dann sagen, ich muss deine Kleidung überprüfen. If there's one spot, you can't get in. Wenn es da auch nur einen Fleck drauf gibt, kannst du nicht eintreten. And you receive the garment here. Und du empfängst hier die Kleidung. And you step over here. Dann trittst du davor. And the garment is checked. Und die Kleidung wird überprüft. And they say, perfect. Und die sagen, vollkommen. And I'm in. Und dann bin ich drinnen. The garment that he gives me is perfect. Diese Kleidung, die er mir gibt, ist vollkommen. The righteousness that he imputes to me is perfect. Die Gerechtigkeit, die er mir zurechnet, ist vollkommen. And this is the gospel that we're bringing. Und das ist das Evangelium, das wir hinaustragen. This is the power. Das ist die Kraft. Spoken of in Romans 1:16. Von der die Rede ist in Römer 1:16. In 1 Corinthians 1:18. Und in 1. Korinther 1:18. The message of the cross. Die Botschaft vom Kreuz. The cross that blotted out all of my iniquity. Dieses Kreuz, das alle meine Schlechtigkeit ausgelöscht hat. The cross that allowed God to give me the righteousness of Christ. Dieses Kreuz, das mir, das Gottes erlaubt, mir seine Gerechtigkeit von Christus so zuzurechnen. So that we could invite everybody. So dass wir jeden einladen können. You know, you hear this thing, hey, look at that. They would make a good Christian. Du hörst manchmal so Sachen, schau dir den an, das wäre ein guter Christ. He's such a nice guy, he should be a Christian. Das ist solch ein netter Mann, der sollte wirklich Christ sein. Really? Wirklich? Maybe he'd be useful somehow because he can do something well. I don't know, but vielleicht wäre er irgendwie nützlich, weil er etwas ganz gut kann. But human goodness is not the basis of being a Christian. Aber die menschliche Güte oder das menschliche Gutsein ist nicht die Basis fürs Christsein. It's all about the robe. Es geht um diese Bekleidung. And how I relate to this robe. Und welchen Bezug ich auf diese Kleidung nehme. Because I'm wearing that robe right now. Weil ich trage diese Kleidung jetzt. I have his righteousness now. Ich habe jetzt seine Gerechtigkeit. And he will reward me. Und er wird mich belohnen. In accordance to how I lived in light of that robe. Gemäß der Art und Weise, wie ich im Lichte dieser Bekleidung gelebt habe. I would like to have Lori come up now if she's here. Ich hätte gern, dass die Lori jetzt hierher kommt. Lori, I think, has invited more people to church than really anyone I know. Und ich glaube, die Lore hat wirklich mehr Leute eingeladen in die Gemeinde als jemand anderer. Between her and Otmar. Vielleicht sie und der Otmar. And I would just like her to share a few thoughts. What motivates her? Ich möchte dann ein paar Gedanken euch mitteilen, die eben, also sie wird euch ein paar Gedanken mitteilen, die sie motivieren dazu. Has anybody here been invited to church by Laura? Ist jemand hier, der von der Lore eingeladen wurde in die Gemeinde? Not here today. I have met person after person. Sie hat wirklich einen nach dem anderen kennengelernt. And I would just like her to share a few thoughts and what motivates her. Ich möchte, dass sie euch das mitteilt, was sie dazu motiviert. Es ist ganz schwer, das kurz zu machen, weil wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir so viel bewusst geworden, was mir gar nicht bewusst war. It's very hard to make it short because as I thought about this, a lot of things came to my mind that I didn't even think about before. Und es hat mich ganz neu motiviert. It really motivated me very in a new way to invite people. Wo kürze ich? Ich kenne den Herrn schon 27 Jahre. I've known the Lord for 27 years. Und er hat mich vor 3,5 Jahren hierher geführt. And 3,5 years ago I came here. Und he led me here. Und durch die Verkündigung, die ich hier so reichlich genießen konnte auf allen Ebenen. And through the preaching or the communication of the word that I could enjoy so much in so many ways. Hat mich wirklich ganz neu gemacht in meiner Beziehung zu ihm. He really made me totally new in his my relationship to him. Und hat auch mir eine neue Sicht gegeben für und die Kraft für schwierige Situationen. And he also gave me a new viewpoint for difficult situation and also the power for it. Und so war selbstverständlich, dass ich dann Leute, die in Schwierigkeiten waren, die ich von früher kannte oder die Gott mir neu über den Weg geführt hat, hierher einlud. So it was very normal for me that I would invite people that I knew were in difficulties or maybe that I knew from way before that I would invite them here. Und es war toll zu sehen, wie sie aufgeblüht sind. And it was wonderful to see how they started to bloom. Aber Gott wollte mich noch weiterführen. But God wanted to lead me on further. In Discovery hatten wir eine Klasse über Evangelisation. In Discovery class we had one class about evangelizing. Und das war die einzige, die mir nicht behagt hat. And that was the only one that I didn't like so much. Aber umso wichtiger war sie. But even the more important she was, it was for me. Pastor Rob hat gesagt, dass wenn wir mit einem Menschen in ein Gespräch kommen und er den Wahrheiten zustimmt, dass wir dann auch den Mut haben sollten, mit ihm zu beten. Pastor Rob said that if we are talking with a person and they actually agree with the truth, that we should also have the courage to pray with them. Da dachte ich, das tue ich nie. And I thought, no, I will never do that. Und am nächsten Tag lernte ich durch meinen Hund eine Frau kennen beim Spazierengehen. And the next day, through my dog, I got to know another lady as I was walking. Und nachdem wir lange geplaudert haben durch meine Gabe der Kommunikation. And after we have talked for a long time through my gift of communication. Dachte ich, wozu? Ich muss ihr doch auch vom Herrn erzählen. And I thought, for what? I should tell her about the Lord. Und weil sie so bereit war für alles, was ich ihr sagte. And because she was so open for everything I told her. Habe ich dann auch mit ihr gebetet. I also prayed with her. Ich wage es doch noch eine weitere Geschichte, das Wichtigste zu sagen, denn die nächste Entwicklung, die Gott in mir schuf. And I also want to tell one little story that is very important to say the most important thing. Another thing that God is teaching me. Das in einer Predigt war die Aussage von Pastor Rob. In a message there was a statement from Pastor Rob. Dass die Männer die Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde liebt. That men should love their wives as Christ loves the church. Aber kein Mann kann das, nur Christus in ihm. But no man can really do that except for Christ in him. Da dachte ich, das ist ein grandioses Prinzip für alle Dinge, die Gott von mir will, ich aber nicht kann. And I thought this is a great principle for all the things that God wants from me, but I cannot do. Und in den nächsten Tagen erfuhr ich von einem krebskranken Mann. And a couple days later I found out about a man who had cancer. Den ich nicht kannte. Who I didn't know. Aber Gott legte mir aufs Herz, ihm das Evangelium zu sagen. But God put it on my heart to tell him the gospel. Und ich berief mich auf dieses Prinzip. And I relied on this principle. Dass Gott in mir es tun muss. That God has to do that in me. Und er tat's. And he did. Ich kam dorthin und ich habe ihm erzählt und ich habe ihm ein Buch gegeben. I went there and I told him about the gospel and I also gave him a book. Ja, und Gott hat dann bei der nächsten Person beide Sachen zusammengefügt. And with the next person God included both things. Durch Mut und Kreativität konnte ich vordringen zu einer Person knapp vor ihrem Tod. Through courage and creativity, I could come to a person who was close before her death. Mut, damit meine ich, dass ich mich berufen habe, dass Gott es in mir wirkt. With courage, I mean that I just counted on that principle that God will do it through me. Und es kam dann auch dazu, dass ich es mit ihr beten konnte, und ich bin ziemlich sicher, dass sie wirklich den Herrn gefunden hat. And it also happened that she prayed with me, and I'm pretty sure that she really accepted the Lord. Ich möchte noch sagen, dass es mir ganz wichtig geworden ist, über die Kassetten, die Wahrheiten, die in den Predigten enthalten sind, wirklich herauszufiltern, um durch Kauen, wie wir es bei Mary gelernt haben, zu meinen zu machen. I also want to say that it became really important to me that through tapes I can really go through the messages and get the really important things for me and chew them, like I heard in class from Mary. Und es ist ganz toll, dass wir in Zukunft auch am Mittwochabend die Kassetten gleich haben werden. And it's very, very good that in future we can also have the tapes on Wednesday night already, right away. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr nicht kommen könnt, dass ihr euch unbedingt die Kassetten besorgt, um wirklich diese grandiosen Wahrheiten zu bekommen. And I would like to invite you that if you cannot come, that you get the tapes so that you can really receive these great truths. Eben, ich denke, es ist notwendig, damit Gott eben wirklich das Unmögliche in uns wirken kann. I think it's very necessary so that God can do the impossible through us. Danke. Maybe you're here tonight. Und vielleicht bist du hier heute. You're visiting. Du bist zu Besuch. And you don't have a robe of righteousness. Und du hast keine Robe der Gerechtigkeit. At least you don't know if you do. Oder zumindest weißt du nicht, ob du sie hast. If you died tonight, wenn du heute sterben müsstest, where would you go? Wo würdest du hingehen? If you don't know, wenn du es nicht weißt, then let's make it sure tonight. Dann lass das heute sicher. Mach das heute sicher. God is offering the gift of eternal life to anyone who would receive it. Gott bietet das Geschenk des ewigen Lebens an für alle, die das annehmen wollen. The gift of his righteousness. Er möchte dir das Geschenk seiner Gerechtigkeit geben. He wants to clothe us. Er möchte uns kleiden. Would you pray with me tonight? Würdest du mit mir beten? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. I know that I've sinned. Ich weiß, dass ich gesündigt habe. I've been selfish and dass ich selbstsüchtig war. At times greedy. Und auch eigennützig, geizig, jealous, eifersüchtig. I don't want to die in my sin. Ich möchte nicht in meiner Sünde sterben. I would like that robe, please. Ich hätte gern diese Robe, dieses Gewand, bitte. I don't want to be found without one. Ich möchte nicht ohne einer gefunden werden. Cleanse me through the blood of Jesus Christ. Reinige mich durch das Blut von Jesus Christus. Jesus died. Jesus ist gestorben. Was buried. Wurde begraben. Rose from the dead. Ist vom Toten auferstanden. He's seated at the right hand of the Father. Wurde zur rechten Hand des Vaters hingesetzt. And through his spirit he's here tonight. Und durch seinen Geist ist heute Abend hier. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Save me. Rette mich. I ask. Das bitte ich. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. If any man be in Christ, then he has become a new creation. All things are passed away. Behold, everything has become new in him. God no longer knows the things that brought you to this place before you came here. He only sees you holy now, spotless and blameless, as you're standing here. Praise Him. Lift your hand and praise Him. Praise. Then he has become a new creation. Dann ist er zur neuen Schöpfung geworden. All things are passed away. Alle Dinge sind vergangen. Behold, everything has become new in him. Siehe, alles ist neu geworden in ihm. God no longer knows the things. Und Gott weiß nichts mehr von diesen Dingen. That brought you to this place. Die dich an diesen Ort geführt haben. Before you came here. Bevor du hierher kamst. He only sees you holy now. Er sieht dich nur jetzt heilig. Spotless, ohne Flecken, and blameless, ohne Schuld, as you're standing there, wenn du hier stehst. Lord, thank you for this time. Herr, danke für diese Zeit. Amen. Amen.